1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir wieder eine freie Themennacht und das heißt ja, dass ihr euch bei uns melden könnt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und heute habe ich auch vor der Sendung schon das Fenster zugemacht, damit ich nicht wieder aufstehen muss, weil es mir hier zu kalt wird. Also, der erste Anruf heute Nacht, oder die Anruferin, aber ich glaube, es ist ein Mann, heißt Silas und er ist 22. Hallo Silas. Guten Abend, hi. Ein Mann. Genau. Woher kommt der Name? Der kommt aus dem Lateinischen, das bedeutet der Wächter. Oh, der Wächter, Silas, der Wächter. Genau. Klingt nicht schlecht. Weswegen ruft der Wächter mich an? Der Wächter. Ich rufe an, weil vor ziemlich genau einem Monat, am 17. Dezember war es, meine damalige Freundin meinen Hund umgebracht hat. Und waren danach sehr, sehr schlimme Tage und Wochen. Deine Freundin hat deinen Hund umgebracht? Ja, genau. Also was war das für ein Hund? Das war eine englische Bulldogge. Friedrich hieß der. Der war schon sehr, sehr alt. 12 Jahre. Das ist für eine Bulldogge ist das ein Wahnsinnsalter. Das ist so, als würde ein Mensch also gut 90 Jahre alt werden. Mhm. Und was hat die mit dem Hund gemacht? Also sie hat ihn aus meiner Wohnung entführt und nachts bei Dunkelheit in einen recht robusten Sack gesteckt und dann in einen Angelteich geworfen. Nein. Ja. Was ist das denn für eine Frau? Ja, das war in der Beziehung nicht abzusehen, dass sie zu sowas fähig ist, aber ja, sie hat es getan und sie hat es getan, weil sie der Meinung war, dass ich zu wenig Zeit mit ihr und zu viel Zeit mit Dingen wie Arbeit, Sport und halt meinem Hund verbringen würde. Was für ein mieser Charakter. Ja, das ist... Die hat den Hund in einen Beutel gestopft. Ja, also sie war bei der Tat dann also nicht nur bösartig, sondern auch ziemlich blöd, weil zum einen hat sie, hatte Friedrich noch seine Marke an. Und so konnte also die Polizei und das Tieramt, die wussten sofort, an wen sie sich wenden müssen. Und weiterhin war es halt so, dass sie ihren Wäschesack, ihren eigenen Wäschesack, den ich identifizieren konnte, weil sie ihn regelmäßig bei sich im eigenen Badezimmer hängen hat, benutzt hat. Und so wusste ich also auch sofort, wer diese Tat begangen haben muss. Obwohl ich eigentlich auch vorher schon, ja, ich sag mal, so einen leisen Verdacht hatte. Ja, ich habe gerade nicht so eine richtige Vorstellung, wie groß werden diese Hunde? Wie groß war er? Er war ja 30 Zentimeter groß. Also besonders groß sind die ja nicht, ja, aber ja, er ist sehr kompakt. Also er hat 24 Kilo gewogen. Also es war schon eine Kante. Und er kannte deine Freundin insofern so gut, dass er sich das hat gefallen lassen, dass sie diesen Sack über ihn gestülpt hat? Offenbar. Ja. Und hat ihn... was hat sie denn direkt danach dann getan? Sie hat den Hund ins Wasser geworfen, das arme Tier ist ertrunken. Und wo ist sie dann? Ist sie dann zu euch, zu dir nach Hause wieder gefahren? Nein, sie war dann zu Hause und direkt bei sich zu Hause. Und direkt am nächsten Morgen haben dann Angler, waren Angelteich, haben Angler diesen Sack dann gefunden, weil er an der Oberfläche wohl geschwommen ist. Und dann standen wenige Stunden später dann schon die Polizei und ein Mann vom Tieramt bei mir vor der Tür und haben mich dann zur Rede gestellt. Aber ja, zur Rede gestellt heißt, dass die zuerst die Vermutung hatten, du hättest es getan. Ja, natürlich. Ja. Du hast aber deinen Hund dann diese Nacht über schon vermisst. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Was hast du gedacht? Wo ist der Hund? Ja, ich hatte keine Ahnung, weil es war absolut untypisch für Friedrich, weil ich meine, Bulldoggen, das sind jetzt nicht besonders nicht besonders aktive Hunde, die jetzt einfach mal vor die Tür rennen und einen Marathon laufen. Also er war sehr, sehr gemütlich, auch natürlich aufgrund seines hohen Alters. Und es war eigentlich üblich. Also ich betreibe zusammen mit meinem besten Freund ein Computergeschäft und direkt über dem Geschäft ist meine Wohnung. Man kann problemlos mit einer kleinen Treppe von meiner Wohnung ins Geschäft gehen. Und es war üblich, dass Friedrich den ganzen Tag über, wenn wir gearbeitet haben, und auch im Geschäft war, weil er sehr gern Gesellschaft hatte. Und ich hatte mich irgendwann im Laufe des Tages dann schon gefragt, wo ist eigentlich Friedrich? Und dann bin ich mal raufgegangen und hab geschaut, und in der Wohnung war er nirgendwo zu finden. Dann habe ich im Laden nochmal geguckt. Das heißt, die hat die Freundin diesen Hund, obwohl du im Haus warst, entwendet, kann man so sagen, entführt. Ich habe bemerkt, dass sie, also ich wusste, dass sie bei mir in der Wohnung war, weil sie irgendwann im Laufe des Tages ganz hektisch in den Laden kam und meinte, ah, ich bin gerade in der Stadt unterwegs und muss mal ganz dringend zur Toilette, darf ich mal bei dir rauf? Ach so. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, kein Problem, geh rauf. Dann ist sie durch den Laden rauf, aber dann durch den normalen Hausflur, nicht durchs Geschäft, wieder raus und hat sich auch nicht mal verabschiedet. Das fand ich schon sehr, sehr seltsam. Aber hattest du denn irgendeine Vermutung schon, dass deine Freundin damit zusammenhängt, dass der Hund nicht da ist in der Nacht? Ja, also es war aber vom Gefühl her eigentlich nur so eine Schnapsidee. Der Grund war folgender. Sie wollte mit mir und ihren Eltern über die Weihnachtstage, also ab dem zweiten Weihnachtstag, wollte sie in Winterurlaub fahren. Und es ist so, dass ich Friedrich natürlich nicht allein zu Hause lassen kann. Gerade bei Bulldoggen ist es so, dass sie sehr viel Gesellschaft um sich herum brauchen, weil die sonst psychisch zugrunde gehen. Friedrich konnte entweder immer nur bei mir oder bei meinen Eltern bleiben. Wenn ich ihn für mehrere Tage irgendwo anders hingebracht habe, dann hat ihm das überhaupt nicht gefallen. Und meine Eltern waren selber zu der Zeit im Urlaub. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich kann nicht mit in den Urlaub fahren. Hätte es gern gemacht, aber ich muss beim Friedrich bleiben. Achso, das war das Fass, das war wahrscheinlich der Tropfen, der das Fass bei ihr zum Überlaufen gebracht hat. Ja, genau. Wie ging das denn weiter? Dann war die Polizei bei dir. Genau. Wie ist es dann rausgekommen, also durch den Wäschesack? Ja, die haben mir dann Fotos gezeigt. Die hatten den Hund jetzt nicht selber dann dabei, als sie bei mir vor der Tür standen. Dann haben wir dann Fotos gezeigt und aufgrund des Wäschesacks konnte ich sofort... Hast du sofort erkannt. Und da hast du gleich gesagt, das kann nur meine Freundin gewesen sein. Genau, und dann sind wir zu ihr gefahren. Der erste Satz von ihr war, nee, sowas habe ich nicht gemacht. Aber als dann eigentlich alle Indizien und Beweise darauf dafür sprachen, dass sie es gewesen sein muss, dann hat sie es auch zugegeben. Boah, und ist das krass. Wie hast du denn da reagiert? Ich meine, dieser Hund, wenn der so, der war so alt, hat dich ja deine ganze Kindheit, also Jugend zumindest begleitet. Ja. Wie hast du da reagiert, als du ihr gegenübergestanden hast und sie hat das dann zugegeben, dass sie es gemacht hat? Also, das war, glaube ich, so der erste Moment in meinem Leben, als ich irgendwie gar nichts gefühlt habe. Das war so die komplette Leere, weil das war einfach eine Sache, die ich überhaupt nicht begreifen konnte, wie jemand hingehen kann. Ich meine, kann man doch nicht begreifen. Das ist ja, war so ein liebevoller, treuer Hund und so ein unschuldiges Lebewesen. Und du hast also gar nichts gesagt? Ich war völlig fassungslos. Und am Tag darauf habe ich dann mit ihr telefoniert und ihr natürlich einmal mitgeteilt, dass unsere Beziehung jetzt absolut zu Ende ist und dass ich mit ihr auch nichts mehr zu tun haben möchte. Und ich hoffe, dass es auch heute, dass es heute noch so ist. Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Und ich habe sie darüber halt noch in Kenntnis gesetzt, dass ich sie anzeigen werde. Das hast du gemacht, jetzt auch? Ja, genau. Und das ist das Gerichtsverfahren, das war auch schon. Also sie wurde auf zwei Ebenen verurteilt. Einmal, das ist ein Wort, das ich in dem Zusammenhang eigentlich ungern benutze, aber es ist nun mal juristisch so, es war meine Sachbeschädigung. Ja, das ist leider so juristisch ausgedrückt, ja. Genau, da musste sie dann an mich einen vierstelligen Betrag abdrücken, den habe ich aber schon komplett gespendet an Bulldogge in Not. Das ist eine Organisation, die sich halt um hilfsbedürftige englische Bulldoggen kümmert. Ja. Wie hoch war der vierstellige Betrag? War etwas über 2000 Euro. Ja. Und zum anderen hat sie halt gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Also es war Tierquälerei und Tiertötung ohne erkennbaren Grund. Das hat das Gericht also so empfunden. Es war kein erkennbarer Grund. Und deswegen mussten sie nochmal ein Bußgeld zahlen. Aber die Höhe des Bußgelds, das weiß ich nicht. Gab es denn so eine Gerichtsverhandlung, wo du dann auch anwesend warst? Ja, genau. Und hat die sich denn da reuig gezeigt oder zickig? Ja, sie hat es wirklich bereut. Sie hat wirklich eingesehen, dass es eine Tat war, die... Hat es auf Tränendrüse gemacht und geheult? Ja. Hat dich das in irgendeiner Weise berührt? Nicht wirklich. Also ich hab zwar gesehen, dass sie wirklich auch eingesehen hat, dass es eine absolute, ein absoluter Mist war, den sie da gebaut hat. Aber, also ich hat aber immer noch kein Verständnis dafür, wie man, natürlich wie man, nicht. Wie man sowas machen kann. Natürlich nicht. Da könnte die mir noch so viel vorheulen. Die Sache wäre für alle Zeiten gegessen mit der Frau. Wie lange warst du mit der zusammen? Seit April, also ach so, frisch. Wir waren noch nicht allzu lange zusammen und ich meine, ich hatte während der ganzen Beziehung immer das Gefühl, dass diese Beziehung jetzt nicht allzu lange halten wird, aber hast du denn schon mal während der Beziehung, also der kurzen Zeit bemerkt, dass sie auch irgendwie aggressiv zu dem Hund ist, wenn sie bei dir war? Nein, also ich habe gemerkt, dass sie keine Bindung zu Tieren findet, das habe ich schon gemerkt, aber eine wirkliche Ablehnung oder Aggressivität. Wie alt ist sie? Sie ist auch 22. Boah, was für eine schlimme und traurige Geschichte. Ja, aber also es gibt dann auch noch eine positive Nachricht. Mhm. Also ich habe jetzt seit genau 2 Wochen, seit dem 8. Januar, habe ich jetzt einen neuen Hund, eine Hündin, genauer gesagt. Mhm. Auch wieder aus der gleichen Gattung? Ja genau, auch wieder eine englische Bulldogge, ja. Eine kleine Irmgard, die ist jetzt 11 Wochen alt. Irmgard heißt sie? Ja. Du hast aber Spaß an den alten deutschen Namen dann. Friedrich, ja, und Irmgard? Finde ich schön, ja. Finde ich auch schön. Bist aber ein großer Tierfreund, merke ich. Ja, also ich war eigentlich bis zu meinem 10. Lebensjahr, hatte ich immer sehr viel Angst vor Hunden und Katzen. Und als ich 10 war, haben meine Eltern dann den Friedrich dann bekommen. Und es stellte sich eigentlich direkt raus, das ist halt mein Hund, also sein Körbchen und sein Fressnapf. Das wurde alles bei mir im Kinderzimmer deponiert. Und ja, ich habe ihn überall mit hingenommen und hatte eine super Bindung zum Friedrich, ja. Mensch, Silas, dann wünsche ich dir viel Glück und viele tolle Jahre mit Irmgard. Ja, danke. Die musst du ja natürlich jetzt erstmal schön erziehen, ne? Ja, das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Deswegen bin ich auch nachts immer noch wach und kann deine Sendung gucken. Ah, verstehe. Ja, so ein kleiner Hund, der will auch immer beschäftigt werden, ne? Ja. Ja. Aber wie macht man das? Man kann ja nicht ständig mit ihm spielen. Nein, natürlich nicht. Es ist, man muss dem Hund schon zeigen, der Herr im Haus ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, ja. Da muss man dann auch manchmal zu so einer kleinen, niedlichen Kreatur schon mal ein bisschen barsch sein. Ja, muss man, ja. Aber es ist ja nicht böse gemeint. Nein, natürlich nicht. Ja. Silas, also eine traurige Geschichte, aber jetzt ist Irmgard da. Genau. Und alles Gute dir und Irmgard. Ja, dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Und hier ist Dieter. Dieter ist 55 Jahre alt. Guten Morgen, Dieter. Morgen, Domi. Ich sage das einfach mal so. Hast du Domi gesagt gerade? Ja, klar. Ab und zu muss man ja einen Schoß. Das hat auch noch keiner hier gesagt. Wie lustig. Ja, muss doch sein. Ja, also ja. Dieter. Übliche Thema, was heißt übliche Thema? Beziehungsprobleme. Ja. Ja, ich bin sozusagen mit meiner Schwiegermutter zusammen. Und das Schlimme ist, meine Frau weiß nichts davon. Wir haben 2 Kinder, das Spiel geht seit 3 Monaten, ohne dass was aufgefallen ist. 3 Monaten, wie alt ist die Schwiegermutter? Die ist 64. Eine junge Schwiegermutter, wie alt ist deine Frau? 34, die wird 35. Ach so. Ja, und dann haben wir 2 Kinder, alles soweit in Ordnung. Es ist noch bis heute nichts aufgefallen, die Beziehung, wie gesagt, läuft seit 3-4 Monaten. Ja, nur zur Klärung der Fakten, wie lange bist du mit deiner Frau zusammen schon? 8,5 Jahre, ich habe ein Kind davon adoptiert. Jetzt läuft seit 3 Monaten was mit der Schwiegermutter. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Wir haben uns in dem Sinne auseinandergelebt, weißt du? Sie hat ihre Interessen, ihren Sportverein und alles. Ja. Wir sind beide berufstätig. Ja. Nur. Warum guckt man sich dann die Schwiegermutter aus? Ja, ich hab noch keiner gesagt, Domi, nein, Domi. Ja, ich bin auch ein bisschen nervös, weil ich weiß nicht. Warum gerade die Schwiegermutter? Die kennst du nur schon so lange. Warum die Schwiegermutter? Die hat nachher Wäsche für mich gemacht, das fing so blöd an. Die hat Essen für mich gemacht, Dieter, ich habe noch was über für dich. Mhm. Hier, kannst du mitnehmen. Ganz blöd, zack, zack. Ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Das war irgendwie schon im Vorfeld. Ja, Moment, nicht zack, zack. Wer hat den ersten definitiven Schritt gemacht? Sie. Sie? Ja. Wie sah dieser definitive Schritt aus? Ja, soll ich das jetzt erklären? So wie es war. Hat sie dir auf den Arsch gefasst, oder was hat sie gemacht? Nein, nein, nein, nein, nein, so nicht. Das war auf meinen Geburtstag. Ich bin Löwe. Und alle anderen waren am Feiern. Und dann hat sie mir auch einen Kuss gegeben. Wir haben uns, wie soll ich das sagen, wir haben uns gut gerochen. Und dann haben wir uns einfach einen Zungenkuss gegeben. Ich habe mir dabei auch noch nichts gedacht. Gehabt. Aber da waren doch die anderen Leute auch da. Nein, das haben wir in der Küche gemacht. Das ach so. Andere Sache. Wart ihr beide besoffen? Yes, indeed. Ist nun mal so. Ja, ich habe mir immer noch nichts dabei gedacht. Aber ich wollte das meiner... Naja, stopp. Also der Zungenkuss mit der Schwiegermutter, auch im Suff, sollte man sich schon sofort was bei denken. Erzähl mal weiter. Ja. Ja, und wenn meine Frau unterwegs war, hat sie mir die Wäsche gebracht. Wir hatten die Waschmaschine kaputt und dann hat sie für uns Wäsche gewaschen. Und wissen Sie, ich habe gesagt, ich sie zu Ihnen. Wissen, jetzt bist du ganz der Hühner. Also sie hat nicht nur die Wäsche gebracht, die ist dir dann noch an die Wäsche gegangen. So ungefähr kann man das sagen. Ja. Und wissen Sie, es gibt auch Frauen in dem Alter, die sind attraktiv. Mhm. Und ich kein denke, Zweifel. Das darf doch nicht wahr sein, da haben wir zusammen geschlafen. Mhm. Verdammt, mitten bei mir in der Wohnung. In eurer Wohnung, in der ehelichen Wohnung. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter? Bombig eigentlich. Eigentlich. Hat denn die, dann frage ich mich, hat die Frau noch alle Tassen im Schrank, dass die es macht? Und das frage ich mich bei dir natürlich auch. Mensch, Dieter. Wir waren vorgestern am Geburtstag von meiner Schwiegermutter. Und was meinen Sie, was das für ein Gefühl ist, da zusammenzusitzen? Mhm. Du seid ja beide sehr, sehr reife, erwachsene Menschen. Du bist 55, sie ist 64. Ja. Kann man dem Treiben denn keinen Einhalt gebieten? Ich hatte das im Vorfeld schon gesagt. Ich liebe diese Frau. Aber jetzt ist dir das plötzlich klar geworden? Ich liebe diese Schwiegermutter. Ich möchte ihren Namen nicht nennen. Naja, das ist dir jetzt gerade plötzlich klar geworden, obwohl du sie schon so lange kennst. Das hat einfach Klick gemacht. Gibt es auch einen Schwiegervater? Nein, sie ist alleine. Hast du ihr deine Liebe gestanden? Hast du es ihr gesagt? Ja. Hast du gesagt? Und was hat sie gesagt? Ja, sie weiß auch nicht, wie sie sich jetzt verhalten soll, wie sie das ihrer Tochter erzählen soll. Ja. Weißt du? Nee, ich will wissen, was sie empfindet. Natürlich das Gleiche. Das hat geklappt, auch sexuell, das hat alles wunderbar geklappt. Das Schlimme ist jetzt nur, es dreht sich um die zwei Kinder. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, weil ich, wie soll ich das meiner Es ist natürlich eine Katastrophe. Auch wenn eure Ehe nicht mehr funktioniert, es ist ihre Mutter. Und wenn Mutter und Tochter auch noch ein gutes Verhältnis haben, bricht natürlich alles auseinander. Und da sind auch die Kinder im Spiel. So, genau. Was das Ganze noch viel dramatischer macht. Wie alt sind die Kinder? 6 und 11. Mhm. Oder 7 und 11, ja. Ja. Und die haben so ein Bombenverhältnis zu meiner Schwiegermutter. Mhm. Es geht alles kaputt. Die kommt nicht aus der Situation raus. Mhm. Also, weißt du, ich kann ja verstehen, das kann jeder verstehen, wenn eine Ehe nicht mehr funktioniert, wenn die ausgebrannt ist oder was auch immer. Aber sich dann dieses Ventil zu suchen hin zur Schwiegermutter, finde ich wirklich... Es war nicht vorprogrammiert. Nein, aber... Du bist auch keine 16 mehr und sie auch nicht. Oder 15. Man kann ja auch mal ein bisschen nachdenken, bevor man sich in sowas hineinfallen lässt. Es gibt ja irgendwo irgendwelche Tabuzonen, die eigentlich auch gut sind, dass es Tabuzonen sind, weil sie einfach, wenn man sie überschreitet, wenn man zu viel durcheinander macht, zu viel Leid anrichtet und zu viel Schwierigkeiten. Wo die Liebe hinfällt. Ja, ich natürlich. Das doch vorher auch ja, ja, ja. Ich weiß das. Auf der Hochzeit oder so. Ich weiß ja nicht. Ja, okay, gebongt, wo die Liebe hinfällt. Aber ich weiß ja nicht, in dem Fall, man kann auch Dinge abbremsen, dann entfaltet sich die Liebe erst gar nicht so groß. Du hast natürlich recht, wenn sie richtig volle Kanne zuschlägt, kann man nichts machen. Das weiß ich aber nicht bei euch, ob ihr nicht noch Herr genug über euch seid, es noch zu bremsen und zu sagen, komm, war eine Affäre, schwamm drüber, wir erzählen es niemandem und dann ist es gut. Domian, es ist keine Affäre, es ist Liebe. Mhm. Das ist ja das Schlimme. Ich rede hier nicht von Sex. Mhm. Das ist ja das Schlimme. Gibt es keine goldene Lösung. Wenn die Kinder nicht da wären, wäre es auch schon schlimm genug, aber mit den Kindern ist es eigentlich, wie willst du das den Kindern erklären? Der Papa liebt jetzt die Oma, oder was? Papa ist mit Oma zusammen. Nee. Horror ist das. Sonst hätte ich nicht angerufen. Ich weiß nicht, wie ich aus diesem Dilemma rauskommen soll. Was sagt sie denn? Wie sieht sie denn die Perspektive? Sie will einfach meiner Frau vor der Wahrheit stellen. Und da habe ich wieder Angst vor, weil nachher sehe ich die Kinder nicht mehr. Die wird ausrasten. Die Mutter will die Tochter vor die Wahl stellen? Welche Wahl? Vor der Wahl, dass die mit mir zusammen ist. Und da habe ich Angst vor. Die weiß doch von nichts. Was sagt wiederum dann die Oma zu den Enkeln, wie das geregelt werden soll? Mensch, Domian, das wissen die Kinder noch gar nicht. Das ist mir schon klar, aber was denkt die Oma sich denn, wie das dann laufen soll? Tja, kann ich nur wieder sagen, Liebe macht blind. Die können wieder kommen und können jederzeit zu mir kommen, Dieter, aber wir beide bleiben zusammen. Mein Gott, ich weiß auch nicht, verdammt nochmal. Ist es wirklich Liebe oder ist es einfach eine Euphorie im Moment, ein Schwärmen? Nein, ist kein Schwärmen, hallo. Ey, Kollege, ich bin 55. Ja, das schützt vor. Ja, ne? Du warst ja auch mal verliebt oder bist verliebt, ist ja wohl normal. Ich wusste doch nicht, dass mir sowas passiert. Aber die hat die ganze Art, auch der Parfümgeruch, alles. Die hat es halt. Da kommt meine nicht mit. Die lässt sich gehen, geht auch nicht mehr zum Friseur. Und auf einmal, schwupp, geht sie ab und zu Tennis spielen. Und dann, ja, okay, das ist ja das Schlimme, wie du schon sagst, mit den Kindern. Die Kinder, wenn die Kinder nicht wären, dann könnte man es sicher einfacher regeln. Ich überlege gerade was ich raten kann. Ich würde dir gerne oder möchte dir gerne raten, ich finde, so viel Verantwortungsbewusstsein müsst ihr aufbringen, du und deine Schwiegermutter. Natürlich. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, pass auf, was ich sagen will. Ja. Dass ihr zusammen zu einer Familienberatungsstelle geht, ihr beiden. Und mit einem Fachmann darüber sprecht. An einem Tisch sitzend. Ja, dann kommt die Wahrheit raus. Ja, gut, da sitzt ja, das ist wie beim Arzt sitzen. Das ist so, als würdest du bei mir anrufen, geht ja dahin. Dass ihr in aller Ruhe, das ist nicht nur jetzt in ein paar Minuten hier am Telefon, sondern in aller Ruhe mit einem Fachmann über die Situation sprecht. Das wäre mir am wohlsten, dass das so begleitet wird, die ganze Aktion. Das finde ich, da hast du nichts zu verlieren und sie nicht zu verlieren. Ich finde, das könntet ihr nun wirklich machen. Ich möchte mit meiner Schwiegermutter zusammenleben, als mit meiner Frau. Sondern brauche ich keinen Therapeuten, dann muss ich das einfach knallhart sagen. Und ich habe nur Angst davor, dass die irgendwie nachher mit den Kindern durchdreht. Man weiß ja nicht, wenn man hört so vieles. Du möchtest. Und Ja, okay. Das ist 100 Pro. Ja. Aber du hast auch eine Verantwortung für deine Kinder. Natürlich, auf jeden Fall. Und es geht nicht darum, dass der Therapeut euch jetzt irgendwas wegtherapieren soll, sondern wenn das so wirklich definitiv so ist, dann sollt ihr in einem ruhigen Gespräch auch gemeinsam mit dem Therapeuten überlegen, wie man das mit den Kindern regelt. Das ist mein Anliegen. Weißt du, wenn du jetzt unwiederbringlich sagst, es geht nicht, ich muss jetzt mit der Frau zusammen sein, okay, dann muss man das akzeptieren. Und dann wird der Therapeut das auch akzeptieren. Aber dann muss man eine Regel finden, dass es wirklich einigermaßen verträglich den Kindern auch beigebracht werden kann. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, dass ihr es nicht hinkriegt. Wir sind in eurem Chaos. Da muss ich aber die Wahrheit sagen zu dem Therapeuten. Und da wird meine Frau vom Hocker fallen, wenn ich ihr sage, dass ich ihre Mutter liebe. Pass auf, ich mache es folgendes. Mein Therapeut hier, mein Psychologe hat mitgehört, der Peter, der ruft dich jetzt mal an. Alles und klar. Der erklärt dir, wie das da vor sich geht. Und der, ihr könnt auch nochmal miteinander reden. Alles klar. Also das muss man jetzt schon mit Verantwortung machen. Okay. Ja? Ich habe Verantwortung. Gut, dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Jo, danke. Dieter, tschüss. Ciao. Mann. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Die ist auch kostenfrei. Oder ihr mailt domian@rde und wenn ihr mailt, bitte schreibt immer eure Telefonnummer mit in die Mail rein und schreibt, wenn es geht, nicht zu lang die Mail. Hier ist Bernd. Bernd ist 52. Hallo Bernd. Hallo Domian. Hallo Bernd. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Jürgen, ich wollte mit dir, ich weiß gar nicht, ob du die Person kennst, um den tragischen Tod in Hamburg von Cora, Sexy Cora, heute reden, der ja durch alle Medien heute Mittag gegangen ist, heute Abend. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Ja, absolut. Absolut, ja. Ich hab sie einige Male auch bei Big Brother gesehen. Ja, richtig. Und darauf komme ich auch zurück. Meine Frau und ich, wir haben auch diese Cora letztes Jahr bei Big Brother gesehen. Und es ist so, dass wir sie da so richtig lieb gewonnen haben. Also wir erklären vielleicht mal kurz, Bernd, für die Leute, die Cora nicht kennen. Cora war eine Pornodarstellerin, kann man sagen. Ja. Die bei Big Brother, bei diesem RTL 2 Fernsehprojekt mitgemacht hat. Und Cora hatte schon sehr große Brüste. Ja, und die hat also jetzt F-Größe. 70F, glaube ich. Und sie wollte sich jetzt auf G-Größe gehen. Noch vergrößern lassen auf 70G, was Wahnsinn letztendlich ist. Aber nur gut, so wollte sie es. Und es gab wohl offensichtlich einen Ärztefehler während der Operation. Das Gehirn war 10 oder 15 Minuten. Das Gehirn also tot, ja. Also, ohne Sauerstoff. Ohne Sauerstoff, richtig. Und sie ist heute nun an den Folgen dieser misslungenen Schönheitsoperation gestorben. Richtig, sie ist also, alle Organe haben versagt, seit heute Morgen dann ganz gravierend und heute Mittag um 14.30 Uhr ist sie verstorben in Hamburg. Ich glaube in der Uniklinik in Hamburg, ja. Ja, richtig. Wobei diese Operation in einer anderen Klinik vorher vorgenommen wurde und nicht in der Uniklinik Hamburg. Ja, genau. Und es gibt auch schon staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Die vorher wurden in Polen gemacht. Ja, aber gut, und aber diese jetzt der nicht. Der Arzt hat sie auch strikt abgelehnt, die sechste Operation zu machen. Mhm. Und dieser Arzt aber in Hamburg, der hat es ohne weiteres gemacht und hat auch da mit der Narkoseärztin da anscheinend gravierende Fehler gemacht, denn schon der Notarztwagenfahrer, der sie ins dann in die Klinik gefahren hat, nach Hamburg-Eppendorf, der hat ja sofort Anzeige gegen den erstattet. Genau. Und es ist jetzt aber das so, es ist eine richtige Sucht. Man hat damals ja, wo sie bei Big Brother war, schon immer gemerkt, dass diese junge Frau, die ja nur 1,57 Meter groß war, und 46 oder 47 Kilo gewogen hat und immer noch, so war es ja auch jetzt noch, dass sie immer mit ihrem Körper und vor allem mit ihrem Busen nie zufrieden war. Es war immer in jedem Gespräch, auch wenn Frauen unter sich waren in den Zimmern, Genau. Dann sie war nie zufrieden. Und dieser Schönheitswahn, der ist halt jetzt so weit bei ihr fortgeschritten, dass es jetzt leider so ein bitteres Ende nahm. Und ja, das macht viele, also es macht einen traurig, weil sie war menschlich gesehen, charakterlich, gerade bei Big Brother, was man halt da sehen konnte, ein unheimlich liebenswerter Mensch. Mhm. Und da war von dieser sexy Cora, von dieser Frau, die da im Internet über Dessous-Handel bis alles hin, ja, was sie ja mit ihrem Manager und der ja auch ihr Ehemann ist, was ja auch keiner wusste, da sie bietet ja auch an, also dass jeder mit ihr Sex machen kann, dass sie das dreht und konnte vielmehr, jetzt muss man natürlich sagen. Mhm. Und aber ich habe daher kenne ich sie gar nicht. Ich kenne zwar ihre Homepage, habe mich da mal schlau gemacht. Aber dieser Wahn, wie da deine Meinung ist. Kurze Frage, wo hast du sie denn zum ersten Mal wahrgenommen? Als Pornodarstellerin oder bei Big Brother? Nein, ich habe sie nie als Pornodarstellerin gesehen, nur bei Big Brother. Also, ja, ich kenne sie nur als Big Brother und habe sie da als vom ersten Tag an, wo sie eingezogen ist, bis zum letzten, wo sie ausgezogen ist. Sie war ja zweimal da, sie war zwischendurch mal draußen, genau. Weil sie ja ihre Geschäfte regeln musste oder wie sie das genannt hat. Und dann durfte sie ja so als vom Voting der Zuschauer wieder einziehen mit 98%. Also es ist ein Beispiel, ein unfassbar trauriges Beispiel, wohin dieser Wahn immer größer und immer verrückter sich operieren zu lassen, wohin das führen kann. Wohin das führen kann, richtig, ja. Und gerade diese Brust-OPs, also ich meine, das ist ja schon... Und ich muss dir sagen, bei Big Brother, da habe ich sie ja gesehen, sie hat sich da ja auch geduscht, nackig. Richtig, ja, und das waren ja schon Wahnsinn, ein riesiger Busen, den sie hatte. Wahnsinn, ja, aber Wahnsinn. Das war ja schon zu riesig Wahnsinn. Für die kleine Person. Viel zu und dann, groß. Was ich auch an ihr überhaupt nicht auch gut fand, waren ihre furchtbaren Tätowierungen. Die war ja von oben bis unten tätowiert. Ja gut, das Geschmackssache so, das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht, das ist nicht so schlimm, aber ich meine, das hat ja auch ein Zeichen schon von Sucht gezeigt, dass sie da also irgendwie ein perfektes Kunstwerk eigentlich schon sein wollte. Und es ist ja so, wenn ein Bildhauer zum Beispiel merkt, dass sein Projekt, wenn er noch weiter dran arbeitet, kaputt geht, dann hört er auf. Und das ist ja das auch, was bei ihr. Sie hätte einfach aufhören müssen, schon vor 2, 3 Operationen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dieser prominente, also semi-prominente, kann man das denn nennen, semi-prominente Fall eine Warnung darstellen kann für Frauen, sich immer mehr und immer mehr vergrößern zu. Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, wie eine Sucht. Ja, und wenn man einmal da drauf ist, dann macht man immer mehr und hat gar keinen Blick mehr für die Gefahren. Genau. Das junge Mädel, die war 25 Jahre alt, ne? Die war ja nicht viel älter. In Bild.de und im Facebook kann man lesen, wie sehr Deutschland doch um sie trauert. Also ich habe, also es sind unheimlich viele junge und ältere Menschen, nicht nur Big Brother Fans, die da schreiben, also traurig so eine Geschichte und wie sowas enden kann für so mit einer 23-jährigen junge Frau, die eigentlich nur schön sein wollte, im Prinzip. Es ist wirklich Wahnsinn. Das ganze junge Leben, alles ist weg für noch einen dickeren Busen. Es ist so absurd. Wahrscheinlich aber auch Geld, denn sie wollte ja, wenn man ihren Terminkalender und dann News geguckt hat, was sie für Termine hatte, die ist ja viel in, also sie war jetzt zum Beispiel im Februar, hatte sie schon wieder Termine in FKK-Clubs, wo drin standen und so, wo sie auftritt. Und sie hatte auch letztes Jahr bei der Venus in Berlin, bei dieser größten Sexmesse da, hat sie den ersten Platz gemacht, also den goldenen Preis da gewonnen. Aber du bist gut informiert. Ja, das liest man auf ihrer Homepage alles. Ah, ja. Also meine, wenn man jetzt im Moment unter Sexycore ins Internet geht, da selbst der Stern, Spiegel, überall stehen Meinungen schon drin, wenn man jetzt reingeht und liest schon. Ja, also, ich hab's heute auch gesehen. Nicht nur die Boulevardpresse, die Bild jetzt, sondern es ist Stern, Spiegel, Fokus. Ein Beispiel für den Operationswahn. Ein trauriges Beispiel. Und der Arzt hat ja jetzt auch schon, die Staatsanwaltschaft Hamburg hat ja jetzt diese Anklage jetzt von fahrlässiger Körperverletzung inzwischen heute Nachmittag schon auf fahrlässige Tötung erweitert. Ja. Wollen wir gemeinsam hoffen, dass zumindest dieser traurige Tod die Wirkung hat, dass die eine oder andere Frau, die so etwas Ähnliches vorhat zu tun, es nicht tut. Ja, vor allem auch jüngere Frauen natürlich. Das wird ja auch bei den Jugendfrauen immer mehr zum Bahn. Ja. Die mit 17, 18 schon von den Eltern auch zum Teil zum Geburtstag geschenkt kriegen oder genau, so. Ja, ja. Und dass sie dann hauptsächlich, wenn sie in Diskotheken gehen und so, dann in jeder will den schönsten Busen haben, die schönste Oberweite, die schönste Taille. Und ich hoffe, dass viele, da gerade weil ja Big Brother auch eine Sendung ist und war, die viele junge Leute natürlich gucken. Die Mehrheit sind ja junge Leute, die Big Brother gucken. Und dass dann jetzt viele junge Mädels endlich mal merken, was passieren kann und dass so eine Operation für Risiken hat. Gut, Bernd, dann danke ich dir für deine Meinungsäußerung. Gern geschehen. Und wünsche dir alles Gute persönlich. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Ich wünsche dir für deine Sendung weiterhin alles Gute und bleib so, wie du bist. Vielen Dank, vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Und schon geht es weiter um 1.32 Uhr mit Bärbel. Und die ist 59. Guten Morgen, Bärbel. Ja. Guten Morgen. Ich höre dich ganz schlecht. Jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt's näher. Bärbel, um was geht's denn bei dir? Ich habe ein ganz großes Problem. Ich hatte 2009 eine Zahnoperation am Unterkiefer. Mhm. Seitdem kann ich nicht mehr riechen und schmecken. Mhm. Ich habe alles Mögliche probiert bei sämtlichen Ärzten. So, man hat mir dann gesagt, da sind irgendwelche Nerven kaputt gegangen. Jetzt weiß ich nicht. Ich habe von einigen Leuten gehört, wo ich mit gesprochen habe, die haben mir gesagt, da gibt es eine Laserbestrahlung, da kann man das irgendwo wieder hinbekommen. Nur ich habe das Geld nicht dafür. Mhm. So, und ich habe wirklich, da geht mir so viel an Lebensqualität. Das glaube ich. Also du kannst überhaupt nichts schmecken und riechen. Nein, also auch ich schmecke nicht nur sehr salzig. Das wollte ich sagen. Also ich könnte auf Deutsch gesagt eine Flasche Maggi austrinken und schmecke es nicht. Süß gar nicht? Nein. Also man kann dir Zucker auf die Zunge legen. Salzig und süß schmecke ich. Achso doch, süß doch, also wenn es sehr süß ist, merkst du. Süß merke ich und salzig. Wenn ich zum Beispiel eine Banane esse, dann ist das unwahrscheinlich süß. Ja, aber ich muss essen. Aber sonst so die ganzen Zwischentöne, die man so schmecken kann, die Nuancen, die merkst du überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Das heißt, du isst nur, um Nahrung zu dir zu nehmen, nicht aus... Genau aus, so aus. Ist es. Da bin ich so traurig drüber. Mhm. Da geht mir so viel Lebensqualität verloren. Mhm. Ich bin ein Mensch, der immer gerne gekocht hat, der gerne gegessen hat. Ich versuche immer alles Mögliche. Mhm. Hast du Familie? Ja. Das kam aber jetzt sehr zögerlich. Ich bin geschieden. Ja, ich wollte gerade nur so fragen, ob du musst du Leute oder bekochst du Menschen öfter? Nee. Für mich, ich hatte wohl einen Freund und der ist alkoholabhängig. Ja. Wenn er dann mal kam und war nüchtern, habe ich gekocht, muss aber sagen, schmeck du mal ab. Darauf wollte ich hinaus. Wie ich früher gekocht habe. Genau, man kann ja gar nicht kochen, wenn man nicht schmecken und nicht riechen kann. Nee, ich koche aber und würze so, wie ich das mein Leben lang gekannt habe. Mhm. Ich ich war immer Hausfrau und Mutter und ich koche dann so, aber ich selber schmecke es nicht. Hm. Das macht mich verrückt, das macht mich wahnsinnig. Ich will nochmal fragen mit dem Süß und mit dem Salzig. Kann man sich das so vorstellen wie früher? Also wenn du jetzt ein Stück Schokolade isst zum Beispiel. Dann schmecke ich nur unwahrscheinlich süß. Ach so. Ich esse so gerne Dominosteine und über Weihnachten, ich habe mir die auch gekauft. Und ich schmecke da irgendwie fürchterlich süß, aber ich schmecke noch nicht mal das Marzipan da drin. Ich schmecke es einfach nicht. Ich fühle nur einfach, ich habe etwas im Mund, da kaue ich drauf und dann ist das unwahrscheinlich süß. Mhm. So geht es auch, wenn du durch die Welt gehst und irgendwo jemand Parfüm an sich hatte, so, du merkst gar nichts. Auch nicht, auch mein eigenes nicht. Ich dusche und dann mache ich mir ein schönes Bad, wo ich denke, ach, dann mache ich meinen Duft rein. Ich liebe zum Beispiel Jules Zander, das ist mein Duft. Mhm. Ich benutze das dann, sprühe mich morgens ein, hab geduscht. Aber du merkst nichts davon. Ich rieche es nicht. Mhm. Ich rieche überhaupt nichts. Die Operation, weswegen du unter das Messer gekommen bist, also weswegen der Unterkiefer operiert wurde, die ist aber ansonsten alles in Ordnung verheilt jetzt. Ja, das ist verheilt. Ich habe zwar Probleme mit meiner Unterkieferprothese. Ja. Die Prothese, die muss ich ewig kleben. Ja, das ist aber auch keine gute Lösung. Ja, geht ja nicht anders. Ich habe da eine Stelle, da kann ich in meinen kleinen Finger reinhalten. So ein großer Krater ist das. Ja. So verfault war das. Ich habe 1994, habe ich das alles bekommen. Oberkiefer ist in Ordnung. Hm. Die Zähne sind auch fest drin. Hm. Und im Unterkiefer hatte ich Brücken, die auch fest drin waren. Und die haben sich irgendwann mit der Zeit ein bisschen gelöst. Hm. Konnte die aber nicht rausnehmen und irgendetwas reinigen. Und dann haben sich in den Kiefer die ganzen Bakterien reingefressen. Ja. Und da musste viel gemacht werden. Und Spritzen haben nichts genutzt, also muss ich eine Vollnarkose haben. Und da habe ich totale Probleme. Ich habe mit dem Unterkiefer solche Probleme. Ist das denn jetzt nachweislich ein chirurgischer Fehler, der da passiert ist? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe so viele Meinungen. Die einen sagen, ja, das war ein Fehler. Und andererseits mussten die Zähne raus, weil der ganze Unterkiefer vereitert war. Hast du dich denn schon mal schlau gemacht, ob so etwas ab und zu schon mal passiert bei solchen Operationen? Weißt du das zufällig? Nee. Nicht so wirklich. Und der dich behandelnde Chirurg, was sagt der dazu? Der hat gesagt, es kann passieren. Ich musste das ja auch unterschreiben. Ach so. Also wenn man so eine Operation hat, ich musste das unterschreiben, das und das und das kann passieren. Und du erinnerst dich, dass du das auch unterschrieben hast? Ja, sicher. Ah ja. So, das habe ich unterschrieben. Wenn man jetzt, ob man Handgelenk operiert wird und, man muss immer für eine Operation, muss man unterschreiben. Ja, das ist mir schon klar, dass man immer unterschreiben muss. Aber dass so etwas passieren kann. Na, das habe ich gerade gefragt. Stand das extra da formuliert, dass das passieren kann, dass man den Geschmackssinn verlieren kann? Nein, das stand nicht drin. Ah, siehst du, das war meine Frage gewesen. Jetzt hast du mir gerade gesagt, man könnte das lasern. Wer hat dir das erklärt? Ja, ich habe eine Freundin und die hat gesagt, sie hat 10 Jahre das gehabt und hat auch keinen Geschmackssinn gehabt und Geruchssinn. Hm. Und sie hat eine Ärztin gefunden. Die hat das irgendwas mit Laser gemacht und Akupunktur. Mhm. Das muss sie natürlich selber bezahlen. Mhm. Aber ich kann halt nicht bezahlen. Was hat denn das gekostet? Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, aber wenn gesagt, du sagst, du kannst... das selber bezahlen, privat, ne? Ja. Also, das Geld habe ich nicht. Egal, auch wenn es jetzt gar nicht so teuer wäre, du könntest es nicht zahlen. Hm, nein, verstehe. Ich bekomme nur Unterhalt, 766 Euro im Monat. Ah ja, verstehe, da kann man sowas nicht machen, auch wenn es nur 2000 kostet. Nee, ich muss meine Miete bezahlen, Krankenversicherung und alles Mögliche. Hm. Ich kann einfach das nicht bezahlen. Für mich ist das schon viel Geld, wenn ich erkältet bin. Ich muss mir mein Ding in der Apotheke ein Erkältungsmittel holen. Also, ich möchte erstmal dir gleich ein paar Sachen an die Hand geben lassen von unseren Mitarbeitern, von meinen Mitarbeitern. Ja, das wäre schön. Ja, also zum einen möchte ich, dass du mit einem Patientenverband Kontakt aufnimmst. Da werden wir dir gleich die entsprechenden Telefonnummern geben. Das wäre schön. Man soll mal rauskriegen, ob das ein übliches Risiko bei einer solchen Operation ist. Wenn das nicht ein übliches Risiko ist, dann ist es ein Fehler des Chirurgen und du könntest eventuell was unternehmen und auf Schmerzensgeld und so weiter irgendwas machen. Auch wenn du sagst, ich habe jetzt kein Geld für einen Anwalt oder so, gibt es alles Vereine, die auch Leute unterstützen, die nicht viel Geld haben und da kann man sich dann auch wehren. Das sollte man nicht auf sich sitzen lassen. Das wäre schön, deshalb rufe ich auch an. Genau. Ob mir da irgendwie eine Hilfe, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Genau. Und da geht mir so viel Lebensqualität verloren. Ja, das wird jeder verstehen, das ist doch ganz klar. So, und vielleicht haben die Zuschauer und Zuhörer auch noch eine andere Idee, was das Lasern anbelangt. Vielleicht gibt es irgendwie doch noch eine andere Methode, die man auch ohne horrende Summen zahlen zu müssen, doch anwenden kann, die dir helfen könnte. Und dann bitte ich euch einfach uns zu mailen unter domian@wdr.de und wir stellen den Kontakt dann zu Bärbel her und hoffen, dass irgendwas Gutes jetzt dabei rumkommt. Ja, das wäre wirklich schön. Bärbel. Ich bin so verzweifelt. Wirklich, ich koche gerne, ich esse gerne. Musst du gar nicht erklären. Ich stelle mir einfach nur in Gedanken nur noch vor, alles was ich esse, wie das wohl schmeckt. Ja, klar. Das, nur in der Fantasie. Naja, klar, kann jeder verstehen. Ja, so, Bärbel, schlimm. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich bei dir und alles weiter im Hintergrund. Ja, da lege ich mir schon mal einen Zettel bereit. Genau. Das wäre sehr, sehr lieb. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Andreas. Und der Andreas ist 44. Guten Morgen, Andreas. Hallo? Ja, guten Morgen. Ja, Andreas, jetzt höre ich dich. Andreas, um was geht's bei dir? So, ich habe mal eine ganz kurze Frage. Ich habe den Damian habe ich schon, also dich habe ich schon viele, viele Jahre nicht mehr gesehen. Jetzt durch Zufall zappe ich gerade rein und jetzt beschäftige ich mich doch seit einigen Monaten noch ein Thema ganz intensiv. Mhm. Es ist so, dass ich verheiratet bin schon seit vielen Jahren und das läuft auch alles sehr gut. Und ich bin auch, was das weibliche Geschlecht angeht, nicht ganz unbefleckt. Mhm. Habe mein Leben lang eigentlich immer so ein bisschen nach der idealen Frau gesucht und meine Ehefrau kommt dem eigentlich auch am nächsten, muss man schon so sagen. Mhm. Jetzt ist es aber sehr wohl so mir passiert, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die auch in einer sehr, sehr langjährigen Beziehung steckt. Zwei Jahre jünger als ich, oder zwei Jahre. Und irgendwie ist das so, ich habe schon das vorhin schon gesagt, wie Yin und Yang. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine. Also der richtige Deckel auf dem Topf. Und ja. Das ist schon ein Kuriosum. Wie viele Jahre bist du verheiratet mit deiner Frau? Acht. Acht Jahre. Hm. Ja, jetzt hast du eine Frau kennengelernt. Ja, genau. Eigentlich kenne ich länger. Und das war eigentlich irgendwie auch gar keine, wie soll man das sagen, keine Beziehung, gar nichts. Ja. Aber irgendwie war dadurch Zufall, hat sich da was ganz spontan entwickelt. Also was heißt das? Was hat sich hier entwickelt? Ja, habt ihr eine Affäre oder was? Ja, wir haben uns kennengelernt, wir hatten eine kleine Affäre und jetzt ist es aber so, dass man sich natürlich dann auch austauscht und man spricht so über die Familie, über das Leben, über den Beruf und über das Alter und was dann ja halt so auf einen zukommt. Man ist ja nicht mehr der Jüngste, man ist ja nicht mehr 20. Du machst es ein bisschen kompliziert. Im Klartext heißt es, du hast eine Ehefrau seit 8 Jahren und hast dich neu verknallt. Ne? So ist es. Ja. Ja. Und diese neue Frau, hat die sich in dich auch verknallt? Ja, sehr wohl. Sehr wohl? Sehr wohl, ja. Läuft denn jetzt schon richtig nebenher eine Affäre, kann man das sagen? Ja, jetzt war sie längere Zeit im Urlaub, das hat sich quasi so parallel überschnitten und jetzt ist sie wieder da und jetzt hat natürlich ihr Freund auch eine Menge mitbekommen. Also irgendwie hat er Indikatoren gefunden, ohne konkret was zu wissen. Aber also sie ist auch in einer festen Beziehung? Ja, definitiv, ja. Ja. Mhm. Langjährig. Ja. Wie alt ist sie? Du bist 44? Sie ist 41 oder 42. Ja. 42 ist sie geworden, genau. Ja. So, und jetzt steht ihr vor dem Problem, was machen wir? Du bist in der Beziehung eigentlich bist eigentlich mit deiner Traumfrau zusammen, fast deine Traumfrau, kann man so sagen? Genau, sehr stabile Beziehung. Stabile Beziehung, guter Sex? Ja, nach 8 Jahren, ne, okay. Ja, okay, also nicht mal so das Gelbe vom Ei, aber lässt sich mit leben. Okay, ist okay, ist okay. Sie ist mit einem Mann schon auch lange zusammen. Wie ist die Beziehung zwischen den beiden? Ich kenne ihren Mann jetzt nicht so genau, aber ich vermute mal, handelt es sich da um eine Wochenendbeziehung. Ja. So lange, über einen sehr langen Zeitraum? Ja, so wie ich das herausgefiltert habe, sehr wohl, ja. Mhm. So, jetzt steht man vor der Frage, was macht man weiter? Wie verhält man sich? Deine Frau weiß natürlich nichts. Nein, das ist auch für mich ist es immer so, ich bin am Überlegen, da findet man einen Menschen, ich habe ja nun das Glück, dass ich schon eigentlich die richtige Frau eigentlich gefunden habe. Mhm. Und jetzt, weil ich eigentlich so den Typus. Wenn du die richtige Frau gefunden hast, was zieht dich denn dann zu der neuen Frau jetzt hin? Ja, es gibt Facetten an Frauen, die mich ganz besonders reizen. Das sind zum Beispiel so Lebensziele, um das mal so zu formulieren. Lebensziele? Also Lebensziele, ja. Für mich ist ein großes Lebensziel schon seit vielen, vielen Jahren, dass ich zum Beispiel auch gerne in Südeuropa leben will. Also da arbeite ich schon seit vielen Jahren drauf hin. Mhm. Das ist für mich ein großes Ziel. Ich habe einen großen Hang Richtung Südeuropa. Das ist wohin genau? Italien? Griechenland? Nein, gar nicht so sehr. Das ist entweder das jugoslawische oder das griechische. Der griechische Raum. Okay, da möchtest du hinziehen und auch dort leben. Ja, endgültig da verbleiben, ja. Endgültig, ja. Mhm. Ja. Und diese Liebhaberei, sage ich mal so, teilt deine neue Frau, Freundin mit dir? Ja, sie kommt aus dem, gebürtig kommt sie aus dem Bereich. Ach so. Mhm. Sie kommt aus Kroatien. Mhm. Und das ist aber für mich keine Liebhaberei, das ist schon ein konkretes Lebensziel von mir. Ja, okay. Also okay, ich weiß nicht. Das lebe ich schon seit fast 20 Jahren. Okay. Ja. Und deine Frau ist dann nicht so leidenschaftlich dabei? Nee, bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Also, sie zieht es gar nicht so sehr darunter. Weniger. Wie groß oder welche Rolle spielt die etwas erkaltete Sexualität in deiner Ehe, dass du dich jetzt nach außen orientiert hast? Eine Untergeordnete. Ehrlich? Definitiv. Jetzt unter uns beiden Bildschwestern? Ja, muss ich sagen. Ja? Das ist für mich also, nicht das. Der Sex ist es gar nicht mal so. Nee, gar nicht, nee. Mhm. Nee, das nicht. Ist der Reiz des Neuen vielleicht auch? Ja, da habe ich ehrlich gesagt, Domian, habe ich darüber nachgedacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht der Reiz des Neuen, sondern es geht darum, wie richte ich meine letzten, ich sag jetzt mal, 20 Jahre aus. Und du mit welcher Frau will ich das ausrichten? Ich will nicht mehr hin und her springen. Ah ja, und du hast so eine Ahnung, eventuell mit der neuen könntest du das besser realisieren, deine Träume und Vorstellungen, als mit deiner jetzigen Ehefrau. Eventuell, ja. Hm. Das sind natürlich gravierende Überlegungen, die dann irgendwann auch gravierende Entscheidungen mit sich ziehen müssten. Also ich bin für mich zum Schluss gekommen, dass ich, vielleicht hast du da einen besseren Tipp, dass ich da erstmal abwarte, wie da der Prozess sich weiterentwickelt. Mhm. Und dann mal zu gucken, ja, ob das wieder eher was Festeres werden könnte oder fest ist es schon. Also um das mal so. Das Problem ist natürlich, dass du jede Woche, die du abwartest, musst du eine Woche mehr deine jetzige Frau belügen. Genau. Und das ist natürlich ein Zustand, der, wenn man respektvoll mit einem Menschen umgehen möchte, den man schätzt und ehrt, nicht gut ist, um es ganz neutral mal zu sagen. Und man steht vor sich selber, glaube ich, auch besser da, wenn man relativ schnell klar Schiff macht, was auch immer es sein will. Ja, für mich ist der innerliche Zweikampf, das Hin und Her. Ja, ist mir schon klar. Das, was mich so stark beschäftigt. Merkt deine Ehefrau, dass irgendwas mit dir ist jetzt im Moment? Ich glaube nicht, nein. Ja. Kinder habt ihr keine? Doch, ein Junior. Doch. Achso. 6,5 Jahre. Ist ja nun auch noch ein großer Aspekt, ne? Das ist ein Kind. Ja, sicherlich. Das ist ein Kind, 2,5 Jahre, das ist ja nun... Nee, 6,5. Ach, 6,5, entschuldige. Mhm. Ja, aber unabhängig dessen. Mhm. Würdest denn du denn schon sagen, dass du deine jetzige Ehefrau liebst? Ja, ich liebe sie natürlich. Aber du wirklich tief? Ja, ich liebe sie schon sehr tief. Da hat sich natürlich in den letzten Monaten hat sich da ein bisschen was verändert. Mhm. Ich finde ja, um es ganz korrekt zu machen, finde ich, muss man in einer solchen Situation den Partner über die neue Gefühlssituation informieren. Dann ist es fair. Mhm. Dann stehst du nämlich im direkten Austausch sowohl mit deiner Frau, die wird darauf reagieren, als auch mit der neuen Frau. Und dann wird sich irgendwas ergeben. Da werden Kräfte freigesetzt, die zu einer Lösung, irgendwie auch immer eine Lösung führen. Mhm. Je länger du wartest, desto schäbiger ist es eigentlich deiner Frau gegenüber. Nicht eigentlich, desto schäbiger ist es deiner Frau gegenüber. Ja, und das zerreibt mich. Das größte Problem ist eigentlich, dass es mich innerlich zerreibt. Ja, natürlich, klar. Aber das wird auch nicht besser, indem du es verschweigst. Mhm. Ja, okay. Also meine Meinung in einer solchen Situation ist die, dass man recht schnell mit dem Partner darüber reden muss, dass man sich neu verknallt hat. Mit allen Erklärungen, so wie du mir das auch gerade hier gesagt hast. Das ist ja interessant, wie deine Frau dann darauf reagieren wird. Auch mit dem Argument, wie gestalte ich meine 20 Jahre? Du hast ja nur ein Kind. Vergisst du das Kind? Denkst du nur an deine 20 Jahre? Nein, das geht. Natürlich geht's immer. Es geht ja immer ums Kind. Ja gut, aber dann bist du weg, wenn du in Jugoslawien bist. Nein, ich will ja jetzt nicht weg. Es ist ja eine Lebensplanung, wenn man älter wird, dass man dann dahin marschiert. Verstehe. Jetzt nicht in den nächsten 2-3 Jahren, sondern es hat noch so 10-15 Jahre hat's noch Zeit. Okay. Andreas, ich glaube, ich habe das Hauptsächliche gesagt. Ja. Dann wünsche ich gute Entscheidung für dich und alles Gute. Okay, prima. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Jetzt geht es weiter mit Ilse. Und Ilse ist 73. Guten Morgen, Ilse. Guten Morgen, Domian. Ilse. Ich rufe von Schweden aus Kristianstad an. Ach, das ist ja eine Sensation. Ja, WM Handball. Ja, ja. Genau, es ist ja gerade Handball in Schweden. Ja, ja, genau hier bei mir in der Stadt. Ja, darf ich noch kurz fragen, bist du Schwedin oder ausgewanderte Deutsche? Ich bin eine ausgewanderte Deutsche oder besser gesagt, meine Eltern sind 1952 ausgewandert. Sie haben meinen Vater als Experten nach Schweden geholt. Und so lange lebst du in Schweden? Seit 1952 lebe ich in Schweden, Und kannst unser deutsches Fernsehen dort sehen? Ja, ich habe eine Antenne. Ja. Eine Schüssel. Und in deiner Stadt findet im Moment auch die WM statt? Ja, 10 Minuten von mir, Viertelstunde von mir her entfernt. Wie steht's denn im Moment für die Schweden? Die haben heute gewonnen. Die haben heute gewonnen und die Deutschen auch? Ja, natürlich. Ich habe beide gesehen. Wo schlägt denn dein Herz dann? Das ist geteilt. Wenn Schweden Deutschland spielt, dann gucke ich Schwedisches und koppel nach dem Deutschen über. Das interessiert mich immer, was die Deutschen über die Schweden sagen und was die Schweden über die Deutschen sagen. Aber wem drückst du die Daumen dann? Mehr für die Deutschen. Ehrlich? Obwohl du so lange in Schweden, in dem schönen Schweden wohnst? Ja, ja. Das ist ein Ding. Ja, aber ich bin an und für sich kein Handballfantast. Hast du denn jetzt, wenn die Jungs da bei dir quasi um die Ecke sind, hast du mal irgendjemanden gesehen von den Handballern? Nee, das ist so glatt raus. Ich habe mich nicht richtig rausgewacht. Ach, bei euch ist sicher sehr kalt und liegt Schnee. Nee, kalt ist es Gott sei Dank nicht mehr. Wir haben schon 26 Grad gehabt. Wie bitte? 26 Grad plus? Minus, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, ja. Ach so, es ist jetzt nicht mehr so kalt, meinst du? Ich verstehe. Und deswegen ist das hier glatt gewesen. Ah, verstehe. Aber jetzt wollte ich mal dazu kommen, warum ich eigentlich angerufen habe. Gerne. Mein Enkel spielt Handball, 40 Kilometer von mir entfernt, im Bjernum. Mhm. Und mein Schwiegersohn ist sehr interessiert da und ist auch da sehr beschäftigt. Ja. Und der ist jetzt mit hier im Sekretariat in Kristianstad, hat Ferien genommen und wohnt im selben Hotel, wo die deutsche Handballmannschaft wohnt. Ach, guck. Ja. Und rief mich am Montag an und sagte zu mir, du Ilse, hast du eine Nähmaschine zu Hause? Ich sage, natürlich, ich habe eine Nähmaschine zu Hause. Ja. Ja, sagt er, von einem Handballer, da ist die Reklame abgefallen. Bist du so lieb und nähst das an? Das ist ja lustig. Das ist mir eine Ehre. Ja, das ist ja lustig. Ja. Und das hast du gemacht? Ja, natürlich habe ich das gemacht. Und von welchem Handballer? Nummer 11 Glandorf. Ja, ich kenne ihn nun nicht, aber die Handballfans werden ihn kennen. Ja. Da hast du das Ding wieder angenäht? Ja, auf 2 T-Shirts. Das ist ja sensationell. Ja, und das war auch schwer zu nähen. Das eine ist ja so eine Art Galon und das andere ist ja eine ganz feine Viskose. Ah. Dass sich das nicht kräuselt. Ja, ich habe keine Ahnung, aber wenn du sagst, wird es so sein. Ja. Ja. Und du hast aber das Hemd nicht dem Handballer persönlich zurückgegeben. Nein, das hat mein Schwiegersohn gemacht. Wie schade, es wäre auch toll gewesen, wenn du es ihm gegeben hättest. Ja, er hat mir gesagt, Ilse, wenn du kommen möchtest, dann komm. Aber ich wache, und das ist abends hier, ich wache mich nicht richtig alleine raus. Und er hat keine Zeit, mich nach Hause zu fahren. Ja, ich verstehe, es ist dunkel, es ist glatt und... Ja. Aber das ist ja wirklich eine tolle Ehre. Ja, natürlich war das eine Ehre für mich, deswegen habe ich ja gemailt. Das ist ja super. Da ruft uns eine Frau aus Schweden an und erzählt uns so eine schöne Geschichte. Ja. Da freue ich mich aber sehr, sehr, sehr drüber. Im Übrigen gibt es doch einige Zuschauer in Schweden, das kriegen wir so an Mails mit, die uns auch sehen. Es sind entweder deutsche oder auch schwedische Menschen, die Deutsch können und uns hier gucken. Ja, ja. Das ist toll. Ja. Ilse, dann sage ich jetzt schöne Grüße hoch in den Norden nach Schweden. Ja. Und du verfolgst wahrscheinlich die Handball-WM weiter. Ich habe es vorher nicht verfolgt, aber jetzt verfolge ich es. Wer ist dein Favorit? Ich finde ja, dass die Franzosen gestern Abend gut gespielt haben. Ja, sagen alle Leute so. Ich kann mich da gar nicht so äußern, aber es war wohl so, ne? Ja. Leider senden sie auch nicht alle Programme im schwedischen Fernsehen. Ah. Das bedauere ich sehr. Die zeigen hauptsächlich nur ihre schwedischen Programme, wo die Schweden mitspielen. So sind die Schweden. Mann, oh Mann. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich mag die Schweden sehr und ich lasse nichts auf die Schweden kommen. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, du bist schon mal nicht Ja, ja, einige Male schon, ja, ja, ja, ja. Ja, aber wo denn? Ach, kreuz und quer rumgefahren, durchs ganze Land, bis ganz hoch nach Abisko. Oh. Ja. Ja, mein Weg geht immer gen Süden, nach Deutschland. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Liebe Ilse, alles Liebe, alles Gute, schöne Grüße nach Schweden. Ja, danke schön. Tschüss. Grüße nach Deutschland. Ja, tschüss. So, und hier ist noch Simone. Simone ist 48. Guten Morgen, Simone. Morgen, Domian. Hallo Simone, über was reden wir? Ja, wir reden, vorhin hatten wir das Problem, dass ein Schwiegersohn mit seiner Schwiegermutter ja. zusammen ist. Ja. Und ja, ich wollte nur dazu sagen, dass ich seit 8 Jahren liiert mit meinem Schwiegersohn bin und seit 4 Jahren glücklich verheiratet. Ach. Und ja. wie hat deine Tochter darauf reagiert? Ja, es war so, dass eigentlich meine Tochter war ja verheiratet mit meinem jetzigen Mann ja. und hatte nach 4 Monaten wohl die Liebe ihres Lebens kennengelernt. Ach so, das war ganz... Und hatte meinen Schwiegersohn verlassen. Nach 4 Monaten? Ja. Okay. Aber die waren aber auch 6, 7 Jahre zusammen. Hatten die Kinder? Nein. Nein. Nein. Da ist der Fall einfacher, ne? Keine Kinder, ja, nur 4 Monate verheiratet und dann hat sie schon umgeguckt wieder... Genau, genau. Und zu dem Zeitpunkt, 2 Monate später, hatte ich mich auch damals von meinem Partner getrennt und hatte ein Haus angemietet und wir haben zusammen Weihnachten gefeiert. Ja, und dann kam das, was kommen musste. Bei der Weihnachtsfeier? Ja. Ja, und am Anfang haben wir das natürlich auch heimlich gehalten, weil ich auch noch 2 jüngere Kinder habe. Und mich natürlich auch ein bisschen geschämt habe. Ja, klar. Wie alt ist denn dein Schwiegersohn? Oder dein jetziger Mann? 42. 42 bis 48, na gut, das ist ja nun kein großer Unterschied. Nö. Aber du kanntest ihn ja dann auch schon lange Jahre vorher. Ich kannte ihn sogar, bevor meine Tochter ihn kennengelernt hatte. Ja gut, und die ganze Zeit, während deine Tochter mit ihm dann zusammen war, bevor sie geheiratet haben, hattest du da auch irgendein heimliches Empfinden schon für ihn? Nein. Gar nicht. Ganz also, ehrlich, gar nichts? Gar nicht. Ich, wir mochten uns, wir waren Freunde, wir haben die Tierliebe zusammen geteilt und ja, hatten viel zusammen zu reden. Ja. Und ja, es war schade, dass es nicht früher funktioniert hatte. Als es dann passiert ist, und du hast es dann irgendwann deiner Tochter gesagt. Ja, da war das Problem noch nicht groß. Nach circa 6 Monaten danach, als dann unsere ganze Verwandtschaft und auch ihre Geschwister so dermaßen zu uns gehalten haben, da war sie wohl in einem bösen Konflikt mir gegenüber. Ja, aber für sie war es ja insofern einfach, weil die Tochter hatte sich ja auch gerade zu dem Zeitpunkt auch schon verliebt in einen anderen. Richtig, sie ist auch heute glücklich verheiratet. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Tochter? Ach, total toll. Total toll. Das heißt, du mit deinem Mann, der mal der Mann deiner Tochter war, ihr beiden besucht jetzt deine Tochter. Genau. Und trinkt Kaffee zusammen. Inklusive Enkel. Das ist ja eine verrückte Sache. Kann man sagen, dass jetzt alles eingerenkt ist und alle sind froh? Ja, natürlich, ja. Alle. Meine jüngste Tochter... Die hat geheiratet und mein Sohn heiratet jetzt im März und wir werden dort auch alle zusammen auf der Hochzeitsfeier sein, inklusive ihrer damaligen Schwiegereltern, was jetzt meine sind. Verrückte Welt, ne? Ja. Mann, Mann. Aber schön, wenn sich das alles so gefügt hat und alle zufrieden sind, dann ist es ja in Ordnung. Das das ist richtig. Ich freue mich, dass du noch durchgekommen bist, Simone, und du uns das hast erzählen können. Ja, ich mich auch. Finde ich super. Es hat mich schon bewegt, das Thema. Ja, ich danke dir sehr herzlich und wünsche alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch weiter für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. So, Freunde, das war's für heute in der Technik. Volker Tarke, und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen auch wieder mit einer freien Themennacht. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Und ihr könnt morgen, wie immer, ab 0 Uhr schon anrufen. Macht's gut.